Erster Zedekia war 21 Jahre alt. Er war 11 Jahre lang König. Zweiter Zedekia tat böse Dinge. Gott war nicht zufrieden mit ihm. Dritter Gott war zornig auf Jerusalem. Zedekia kämpfte gegen den König von Babel. Vierter König Nebukadrezar kam mit seinem Heer. Sie bauten Wälle um Jerusalem. Fünfter, die Stadt war lange Zeit belagert. Das dauerte viele Jahre lang. Sechster, es gab kein Essen mehr in der Stadt. Die Menschen hatten Hunger. Siebter, die Soldaten machten ein Loch in die Mauer. Der König floh. Achter, das Herr von Babel jagte den König. Sie fingen ihn bei Jericho. Neunter, sie brachten Zedekia zum König von Babel. Der König sprach sein Urteil. Zehnter, der König von Babel tötete die Söhne von Zedekia vor ihm. Elfter, er machte Zedekia blind. Dann brachte er ihn in Ketten nach Babel. Zwölfter, Nebusa-Adan kam nach Jerusalem. Er war ein Diener des Königs. Dreizehnter, er verbrannte den Tempel Gottes. Er verbrannte auch alle großen Häuser. Vierzehnter, das Herr riss die Mauern von Jerusalem nieder. Alles war kaputt. Fünfzehnter, viele Menschen mussten nach Babel gehen. Auch die Handwerker gingen mit. Sechzehnter, nur die armen Leute blieben da. Sie arbeiteten auf den Feldern. Siebzehnter, die Soldaten zerbrachen die Säulen aus Bronze. Sie nahmen das Metall. Achtzehnter, sie nahmen alle Töpfe und Schaufeln mit. Alles war aus Bronze. Neunzehnter, sie nahmen auch Schalen und Leuchter. Alles war aus Gold. Zwanzigster, es gab sehr viel Bronze. Man konnte das Gewicht nicht zählen. Einundzwanzigster, die Säulen waren sehr hoch. Sie waren innen hohl und dick. Zweiundzwanzigster, oben auf den Säulen war Bronze. Es gab dort schöne Muster. 23. Es waren 100 Früchte aus Bronze an jeder Säule. 24. Der Diener nahm den Priester Seraja fest. Er nahm auch Zephania. 25. Er nahm wichtige Männer aus der Stadt mit. Alle wurden Gefangene. 26. Nebusa-Adan brachte diese Männer zum König von Babel. 27. Der König von Babel tötete sie alle. Das Volk verließ Jerusalem. 28. Zuerst mussten 3000 Menschen nach Babel gehen. 29. Später mussten 800 Menschen aus Jerusalem weggehen. 30. Insgesamt gingen 4600 Menschen nach Babel. 31. Nach vielen Jahren wurde König Jojachin frei. Er verließ das Gefängnis. 32. Der neue König war sehr freundlich. Jojachin bekam einen Ehrenplatz. 33. Jojachin bekam neue Kleider. Er aß jeden Tag beim König. 34. Der König gab ihm jeden Tag Geld. Das tat er lebenslang.